Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Mini-Ankündigung hier im Jahrzgenau-Podcast. Es geht auch nur um eine kleine Sache, eine kleine Info, die ich gerne vor dem nächsten Newscast schon mal präsentieren möchte. Ursprünglich hatte ich geplant, diese kleine Meldung hier im nächsten regulären Newscast zu platzieren, aber wie ihr wisst, sind wir gerade in einem großen Pokémon-Sommerloch und ich habe die News-Episode so ein bisschen vor mir hingeschoben. Okay, ja, lohnt sich das? Lohnt sich noch nicht? Schwierig. Jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo ich dabei bin, nächste Woche Dienstag, die nächste News-Folge aufzunehmen. Aber ich finde das ein bisschen zu knapp für die Sache, die ich jetzt ankündige, es dann quasi dort und ausschließlich dort dann zu präsentieren. Und zwar folgendes, ihr habt es bestimmt auch am Titel dieser Ankündigung gesehen, ich bin auf der Animagic. Das ist eine große Anime- und Manga-Convention in Mannheim und dort werde ich nicht als Besucher am Start sein, sondern tatsächlich bin ich eingeladen worden von Polyband Anime, dort auf der Animagic ein Panel zu moderieren, ein Pokémon-Panel. Und jetzt bin ich glücklicherweise in der Position, dadurch, dass es offiziell im Programmheft angekündigt wurde, es auch hier in dieser Form zu sagen. Stargast bei diesem Panel wird niemand Geringeres sein als Felix Meyer, unsere deutsche Stimme von Ash Ketchum. Ja, und ich habe die Ehre, das Ganze zu moderieren, auf der Bühne zu stehen, so ein bisschen das Frage-Antwort-Spiel zwischen auch dem Publikum und Felix Meyer zu moderieren, auch ein paar eigene Impulse zu moderieren. Leider habe ich natürlich nicht die Zeit, die ich hier im Podcast hatte, bei dem großartigen Interview mit Felix, wo wir irgendwie über 3 Stunden gequatscht haben. Beim Panel selbst haben wir nur eine Zeit von, ich glaube, 1 Stunde. Ich glaube, 1 Stunde geht das Panel. Und es findet am Samstag statt. Also, falls ihr Bock habt, vorbeizukommen, würde mich das wirklich mega doll freuen. Ansonsten, so fernab des Panels, würde ich über die Animagic laufen, auch so ein paar O-Töne sammeln, wie ich es auch bei der Grugerliga gemacht habe dieses Jahr. Und mich natürlich sehr, sehr freuen über jede liebe Person auf der Animagic, die mir entgegenkommt, sich als Hörerin oder Hörer des Podcasts zu erkennen gibt und, ja, ein nettes Gespräch mit mir führen möchte. Die Animagic findet generell statt vom 2. bis 4. August und eben genau dazwischen am 3., am Samstag, am 3. August bin ich dort, bin ich vor Ort, bin ich eingeladen und werde ein Pokémon-Panel moderieren für Polyband Anime beziehungsweise mit dem Stargast Felix Meyer. Hoffentlich versteht ihr jetzt auch, warum ich gerne die Ankündigung davon ein Stückchen vor der nächsten News-Besprechung platzieren möchte. Umso mehr Zeit man potenziell hätte, um zu sagen, ey, cool, Animagic, da komme ich hin. Das Pokémon-Panel mit Felix und dem Typen hier vom Jahrzgenau-Podcast, das will ich mir nicht entgehen lassen auf der Animagic. Oh mein Gott, dass ihr da noch ein bisschen Zeit habt zu planen. Ah, okay, passt, das könnte ich da am Samstag vorbeikommen. Ich freue mich wirklich über jede Person, die am Start ist bei der Animagic. Und ich bin so unfassbar dankbar, die Chance zu haben, dieses Panel zu moderieren. Einen riesengroßen Dank an Polyband für die Gelegenheit. Wirklich, vielen lieben Dank. Ihr Lieben, in dem Sinne, bis eben genau zum nächsten Podcast. Mal gucken, ich bin mir sicher, das wird der nächste Newscast mit einem ganz spannenden neuen Co-Host. Da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht ereilt mich aber auch der Irrsinn des Alltags und ich muss einen anderen Podcast dazwischen schieben und dann wird es eine Review. Mal schauen. Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, der nächste Podcast wird ein News-Rundflug über die illustren und absurden Themen des Sommerlochs. Von daher, entweder hört man sich dort oder bei Meowscanner Noise Gate oder bei Meowscanner Abgetaucht oder auf der Animagic. Gehabt euch wohl und bis dann.